In seinem Buch The Privileged Poor schreibt der Harvard-Professor Anthony Abram Jack über die Erfahrungen von Studenten mit armen Eltern, die an Elite-Universitäten in den USA studieren. Seiner Auffassung nach kann man sie in zwei Kategorien einteilen: die privilegierten Armen und die doppelt Benachteiligten. Die privilegierten Armen sind für ihn Studenten, die bereits als Kinder die Möglichkeit hatten, Schulen zu besuchen, die ihre Schüler gezielt auf die Aufnahmeverfahren und die Leistungskultur von Elite-Universitäten vorbereiten. Solche Internate und Highschools geben begabten Schülern mit einem Armutshintergrund nicht nur eine finanzielle Absicherung ihrer Bildungslaufbahn, sondern erlauben es ihnen auch, ein anderes Bewusstsein für sich selbst und ihre Möglichkeiten zu entwickeln, als sie es womöglich von ihrem Elternhaus und ihrem Herkunftsumfeld erhalten konnten. Sie lernen schon früh, dass sie Raum einnehmen dürfen in der Welt. Wie Jack in seinem Buch berichtet, haben die Schüler später kaum Probleme damit, sich an Elite-Universitäten zurechtzufinden und wohlzufühlen. Sie wissen schon, was sie wollen dürfen und wie sie sich zu verhalten haben. Sie fühlen sich entitled, also berechtigt, die Zeit von Menschen in Anspruch zu nehmen, Kontakte für ihr eigenes Fortkommen zu nutzen, Geld und Anerkennung einzufordern. Die Gewissheit, berechtigt zu sein, kann man erlernen. Und man kann sie verlernen, wenn einem jeden Tag vor Augen geführt wird, dass man nichts ist, dass man weder Geld noch Kontakt hat und kein Recht, über die eigene Situation zu bestimmen.